Viertes Kapitel: Zwei Großmächte im Deutschen Reich. Erstens: Der Aufstieg Österreichs zur europäischen Großmacht. Untertitel: Das innerlich erstorbene Reich, Ludwigs des 14. Hand in der deutschen Politik, der große Kurfürst, die Raubkriege, die Türken vor Wien und die große Wende, der Kampf um den Rhein, Centa, Ungarn in der Hand des Kaisers, spanischer Erbfolgekrieg, Prinz Eugen, der edle Ritter, Karls des 6. verfehlte Politik der pragmatischen Sanktion. Der Westfälische Frieden, der den Reichsständen das volle Bündnisrecht erteilt, schließt die Entwicklung ab, die seit dem 13. Jahrhundert aus dem Gefüge des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation die Landesherren als Träger einer immer ausgedehnteren Hoheit herausgehoben hat. Nachdem für uns Deutsche Volk und Reich nicht zur Gleichung gelangt waren, so heiß dies auch im Zeitalter Barbarossas und seiner Söhne angestrebt worden war, erhoben sich zwischen beiden die Gebilde der Territorien. Die Entwicklung der Nation wandte sich allmählich innerhalb des verfallenden Universalreiches diesen Trägern partikularer Zukunft zu, die in ihrer Tendenz zu staatlicher Entfaltung und Selbstgenügsamkeit für den späteren Aufbau eines Reiches der Deutschen ein umso größeres Hemmnis bedeuteten, als sie selbst in ihrem Bereiche kleinere oder größere, vom deutschen Volke abgezogene Unternationen züchteten und von ihnen Vaterlandsliebe nicht für Deutschland, sondern den jeweiligen Staat verlangten. Denn seit Münster und Osnabrück sind die Territorien selbstständige Staaten in einer sehr locker gefügten Bundesrepublik, deren Vorsitzender trotz seines klangvollen Kaisertitels, trotzdem er nach dem Reichsrecht noch immer den Anspruch auf die Herrschaft über die christliche Welt führen darf, nur mehr sehr begrenzte, im Wesentlichen formale Rechte besitzt. Seine Einnahmen aus diesem Kaisertum belaufen sich auf jährlich nur etwa 14.000 Gulden. Der eigentliche Lenker dieses seltsamen Bundesstaates ist der Reichstag, seit 1663 dauernd in Regensburg, der in das gespenstige Weiterleben des alten Reiches sein schwerfälliges Zeremoniell und seine noch schwerfälligere Geschäftsführung bringt. Der Kaiser beruft und leitet ihn, er bestätigt seine Beschlüsse. Im Kriegsfalle wird ein Reichsheer aufgestellt, mit sinkendem Kampfwert sehr schwerfällig zustande zu bringen. Im Siebenjährigen Krieg ist es bereits völlig wertlos. Zur Aufbringung der Leistungen für das Reich und die Wahrung des Landesfriedens dient die Reichsordnung. Jeder Kreis wird von einem bestimmten Fürsten betreut. Immer noch nicht auf Rosen gebettet, seinen Einnahmen, den sogenannten Kammerzielern nach, mehr aber noch wegen des Wustes seiner Agenden, ist das Reichskammergericht, das nun in Speyer seinen Sitz hat. Zwei Präsidenten und den Kammerrichter ernennt der Kaiser. Der Reichshofrat, auf den er größeren Einfluss besitzt, hat unter 16 Räten 6 Protestanten. In allen 3 Kollegien des Reichstages, dem der Kurfürsten, der Fürsten und der Reichsstädte, haben die Katholiken die Mehrheit, obwohl sie nur in Österreich und Bayern die Mehrheit der Bevölkerung bilden. Immer noch erhält der Kaiser dieses Reiches vom Papst die Bestätigung und leistet diesem den Vogtseid, der ihn zum Schutz der katholischen Kirche verpflichtet, obwohl die überwiegende Zahl des deutschen Volkes aufgehört hat, dieser Kirche anzugehören. So stehen wir immer mit einem Fuß im Vergangenen, Verbrauchten, Abgestorbenen, während ringsum das Leben seinen Gang nimmt, während Europa in dem zur Höhe seiner Macht aufsteigenden Frankreich eine zielbewusste ausgreifende Monarchie erblickt. Deutschland hat dagegen nur Territorien, die mit Ehrgeiz und zum Teil mit viel Erfolg nach französischem Muster zu Staaten mit großer Machtfülle des Herrschers ausgebaut werden, aufzuweisen. Seinen immer selbstständigeren und begehrlicheren Reichsständen gegenüber kann sich der Kaiser nur durch möglichsten Ausbau seiner weitläufigen Hausmacht zu einem leistungsfähigen Staat behaupten. In der Reichsregierung stützt er sich auf ähnlich verfallene Mächte wie das Kaisertum, auf die geistlichen Fürstentümer, die nicht leben und nicht sterben können, Musealstücke wie die Reichsverfassung selbst, dann auf die Reichsstädte, die nun nichts mehr bedeuten und nur noch dahin kümmern, sowie auf den klangvollen, aber besitzarmen Reichsadel, den der Kaiser gelegentlich durch einen Peerschub aus den Reihen seines österreichischen Hochadels vermehrt. So ist das ganze Heilige Reich ein kümmerlich Ding. Anstoß für den Patrioten, den auswärtigen Mächten Spott und Raum für ihre großzügige Politik, schlecht behandelter Kostgänger der Territorien, von dem vaterlandsbegeisterten Samuel Pufendorf schmerzerfüllt, Monstro Simile, einem naturwidrigen Wesen gleichend, oder Confusio Divinitus Conservata, ein durch göttliche Fügung immer noch weiter bewahrter Unsinn genannt. Konnte in diesem Reich ein Deutscher lernen, deutsch zu sein, wie sich der Franzose begeistert einen Franzosen nannte? In dem Elend dieser Zustände wurzeln die jämmerlichen Kleinvaterländer, die so lange, auch heute erst zum Teil ausgerottet und das Denken vieler auch heute noch unheilvoll beengend über unserem Gesamtvolk lasteten. Zum Schutz der eigenen Selbstständigkeit und durch den Friedensvertrag angeregt, bildeten sich bald nach Münster und Osnabrück Konföderationen im Reich. Der Trierer und der Kölner verbünden sich am 15. Dezember 1654 zu Köln mit dem Bischof von Münster und dem Pfalzgrafen von Neuburg, denen sich im nächsten Jahre auch Johann Philipp von Schönborn, der Erzbischof von Mainz, anschließt. Der ehrgeizige und geschäftige Graf Georg Friedrich von Waldeck, der leitende Staatsmann von Brandenburg, will als Gegengewicht gegen die Habsburger und für eine franzosenfreundliche Außenpolitik eine Union zu Wege bringen. Aber es kommt nur ein kümmerliches Bündnis mit den Welfen in Braunschweig zustande. Kaiser Ferdinand III. Stirbt am 2. April 1657 und es muss eine Neuwahl vorgenommen werden, da der bereits gewählte römische König vor seinem Vater verschieden ist.